Es müssen hier erotische Dinge zur Aufklärung des Sachverhalts offen und eingehend besprochen werden in einer Weise, die sich für die Öffentlichkeit durchaus nicht eignet. Ich beantrage daher, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ich bitte, die Öffentlichkeit nicht auszuschließen. Wir alle stehen auf einem Bildungsniveau, das uns die öffentliche Erörterung dieser Fragen ermöglicht. Beschlossen und verkündet, der Antrag der Staatsanwaltschaft wird abgelehnt, da von einer öffentlichen Verhandlung eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit nicht zu befürchten ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Hauptverfahren eröffnet gegen die Schauspieldirektrice Franziska Gabriele Gertrud Berneis, geborene Eisold, den Theaterdirektor Maximilian Viktor Sladek und den Schauspieler Robert Forster Larinaga, welche hinreichend verdächtig erscheinen, in Charlottenburg seit dem 22. Juni 1921 fortgesetzt, erstens durch unzüchtige Handlungen öffentlich ein Ärgernis gegeben zu haben, zweitens durch Gewährung von Vorteilen, Missbrauch der Gewalt oder andere Mittel, die Schauspieler zu den von ihnen begangenen, zu eins bezeichneten strafbaren Handlungen vorsätzlich bestimmt und drittens den Darstellern zur Begehung des zu eins bezeichneten Vergehens wissentlich durch Rat und Tat Hilfe geleistet zu haben. Berlin, den 17. Oktober 1921. Herr Vorsitzender. Ja, Herr Rechtsanwalt Heine. Herr Sladek und Frau Eisold haben sich schlüssig gemacht, eine Aufführung des Reigen für das Gericht, die Zeugen und Sachverständigen vorzuschlagen. Weil das Gericht, soviel ich weiß, größtenteils die Aufführung nicht gesehen hat. Diese Aufführung könnte Sonntag oder Montag stattfinden. Herr Staatsanwalt, wie stellen Sie sich zu der Frage der Aufführung? Ich halte es für sehr wünschenswert, dass das Gericht die Aufführung sieht. Vorausgesetzt, dass es sich um dieselbe Art der Aufführung handelt, wie sie zur Anklage steht. Ich habe Bekannte, die ganz empört sind über den Inhalt und die Art der Aufführung. Es wird nicht möglich sein, die Aufführung hier so zu bringen, mit all dem Unrat. Frau Zeugin, das müssen Sie dem Gericht überlassen. Soll die Aufführung sonntagvormittags oder abends stattfinden? Ich möchte bitten, dass diese Vorstellung nicht am Sonntag stattfindet. Das verstößt gegen das religiöse Gefühl eines jeden Deutschen. Wir werden darüber Beschluss fassen. Es wird beschlossen und verkündet, es soll die Einnahme des richterlichen Augenscheins erfolgen durch Vorführung des Reigen im kleinen Schauspielhause, Sonntag, den 6. November 1921, mittags 12 Uhr, zu der sämtliche zu heute geladenen Zeugen und Sachverständigen zu erscheinen haben. Im Auftrage des Herrn Wohlfahrtsministers bittet Herr Professor Brunner, der Verhandlung beiwohnen zu dürfen. Der Staatsanwalt beantragt Herrn Professor Dr. Brunner auch als Sachverständigen zu vernehmen. Haben die Angeklagten und die Verteidigung etwas dagegen? Nein. Ja. Aber ich stelle dazu keine Anträge. Gut, beschlossen und verkündet, der Zeuge Professor Dr. Brunner soll zugleich auch als Sachverständiger vernommen werden. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Eisold, Sie sind Direktorin des kleinen Schauspielhauses zusammen mit Herrn Sladek. Sie wissen, was Ihnen zur Last gelegt wird. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich lehne natürlich den Vorwurf einer unzüchtigen Handlung ab. Ich möchte Sie bitten, sich darüber auszulassen, ob Milderungen gegenüber dem Buche vorgenommen sind. Ich möchte Sie bitten, über die Streichungen Herrn Direktor Sladek zu hören. Herr Sladek, Sie haben gehört, worauf es ankommt. Wollen Sie sich zur Sache äußern? Ja. Ihnen wird dasselbe zur Last gelegt wie der Frau Angeklagten Eisold. Als mir, sehr geehrte Herren, vor einigen Wochen vom Herrn Staatsanwalt die Anklageschrift zugestellt wurde, hatte ich zunächst dafür nur eine lächelnde Entrüstung, wenn ich so sagen darf. Ich war entrüstet darüber, dass der Ton der Anklage mich auf eine Stufe stellte mit den Veranstaltern schwüler Nacktänze in verrufenen Nachtlokalen oder mit den Leitern von Bordellen. Das gehört zu Ihren Ausführungen im Plädoyer. Zunächst bitte ich, sich auf die Äußerung zur Anklage zu beschränken. Bestreiten Sie, was Ihnen die Anklageschrift zur Last legt. Sind Milderungen bei der Aufführung gegenüber dem Buche vorgenommen worden? Ich kann im Wesentlichen nur wiederholen, was meine Mitdirektorin Frau Eisold gesagt hat. Zur Anklage selbst möchte ich sagen, dass ich nie meine Schauspieler durch Gewährung von Vorteilen, Missbrauch der Gewalt oder andere Mittel zu unzüchtigen Handlungen verleitet habe. Denn Schnitzlers Reigen ist keine unzüchtige Schrift, sondern ein Kunstwerk. Ich möchte noch etwas weiter zurückgreifen und aussprechen, warum diese ganze Agitation gegen den Reigen eingetreten ist und wann sie eingetreten ist. Also, bis zum 22. Februar haben sich kaum nennenswerte Widerstände gegen die Aufführung bemerkbar gemacht. Erst nachdem dieser Tumult nicht gelungen war, wurde der ganze Kübel von Hass auf uns ausgeschüttet. Ich bin als dicker, fetter, schwarzer, osteuropäischer Jude, als galizischer Jude bezeichnet worden. Was wurden an mich für Briefe geschrieben? Ich könnte es ja verstehen, dass sich jemand mit mir darüber auseinandersetzen wollte, warum wir das Stück aufgeführt haben. Aber nicht eine sittliche Entrüstung sprach aus den Zuschriften, die ich erhielt, sondern es hieß, dumme Sau, fetter Jude, hüte dich, Juda, dickes Schwein. Und das waren die Leute, die wir als Zeugen hier hören werden. Es ist ja ganz erklärlich, dass Sie diese Leute hier schildern wollen. Aber zunächst wollen Sie sich bitte zur Anklage selbst äußern. Ich stelle mich auf den gleichen künstlerischen Standpunkt wie meine Mitdirektorin. Wir haben keine unzüchtige Handlung begangen. Wir schreiten nun zur Beweisaufnahme. Zunächst bitte ich die Zeugin Reineck. Frau Zeugin, Name, Alter, Beruf. Theodora Reineck, 47 Jahre alt, Generalsekretärin der Deutschen Bahnhofsmission. Wollen Sie uns sagen, ob Sie Ärgernis genommen haben? Ob Sie unzüchtige Handlungen auf der Bühne gesehen zu haben glauben? Ich kann nur sagen, dass in diesem Stück mein sittliches Empfinden von Anfang bis zu Ende tief gekränkt worden ist. Denn es wurden uns in 10 verschiedenen Bildern 5 Frauen vorgeführt, die ihre Würde vergaßen. Und in Situationen, die einen anständigen Menschen nur zu Entrüstung und Schamgefühl zwingen können. Es wurden in 3 oder 4 Szenen Frauen im Bett vorgeführt. Vor oder nach dem Beginn unsittlicher Handlungen, in den meisten der Szenen. In den meisten dieser Bilder wurde auch mit frivoler Miene gespielt. Und es wurde in dem ganzen Stück zum Ausgleich auch nicht eine einzige Frau vorgeführt, die sich selbst beherrscht und ihrer Ehre bewusst ist. Und das hat mich als Frau tief gekränkt und meine Frauenehre beleidigt. Ich möchte jetzt den Zeugen Dr. Steinweg bitten. Name, Alter, Beruf? Dr. Johannes Steinweg, 61, Direktor des Zentralausschusses für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche. Ich sah den Reigen zum ersten Mal am 29. August. Der Zentralausschuss für Innere Mission bekam von der Staatsanwaltschaft die Mitteilung, dass der Reigen noch gespielt werde. Und es wurde gefragt, ob jemand daran Anstoß genommen hätte. Ich hatte den Reigen noch nicht gesehen. Und da ich im Zentralausschuss die sittlichen Fragen zu bearbeiten habe, sah ich mich veranlasst, in Begleitung von einem anderen Herrn hinzugehen, um Stellung zu der Protestbewegung zu nehmen, die schon lange gegen den Reigen im Gange war. Ich habe während der Vorführung und auch nachher elementar den Eindruck gehabt, dass hier etwas Anstößiges, Ärgerniserregendes vorgeführt werde, sowohl in dem ganzen Inhalt als auch in einzelnen Bewegungen, Szenen und Besonderheiten. Ich bitte Sie, sich darüber auszulassen, welche Szenen und Handlungen Sie als unzüchtig empfunden haben. Ich bezeichne die sämtlichen Szenen als unzüchtig und bezeichne insbesondere die Handlung als unzüchtig, in der die Impotenz besprochen wird, in einer Weise, wie solche Dinge vor der breiten Öffentlichkeit nicht besprochen werden dürfen. Ich kann es wohl verstehen, wenn man alle diese Dinge in einem ernsten, intimen Kreise bespricht. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man damit vor alle Welt hintritt. Ich empfinde es auch als unzüchtig, wie diese gemeine Art des Geschlechtslebens, diese niedrige Form, dieses einfache Genussleben ohne irgendwelche seelische Tiefe vor der ganzen Welt ausgebreitet wird. Vor allen Dingen vor unreifen Menschen, die dergleichen Dinge nur als Anreizung empfinden müssen. Welchen Eindruck hat Ihnen das Publikum damals gemacht? Wie hat das Publikum zu der Aufführung Stellung genommen? Ein Teil des Publikums verhielt sich sehr ruhig. Ein Teil, soweit ich es verfolgen konnte, ich konnte das ganz hinten gelegene Parterre des Saales nicht beobachten, war sehr belustigt und offenbar in einer sehr unangenehmen Weise angeregt. Ist Ihnen aufgefallen, dass an einzelnen, besonderen Stellen ein eigentümliches Kichern durch das Publikum ging? Ja, das ist mir aufgefallen. Es ist mir jetzt unmöglich, alle diese Stellen einzeln zu nennen, das habe ich ja nicht mehr so in Erinnerung. Das konnte ich mir nicht merken. Notizen konnte ich mir ja nicht machen. Was war das für eine Art Kichern? Lüsternes Lachen oder sonst etwas? Ein lüsternes Lachen. Auch ein belustigtes Lachen. Es war eine gewisse Freude an der Art Humor, die ja vorkam, Andererseits war es die Freude des niedrigen Instinkts, der eben gerne niedrige und hässliche gemeine Dinge sieht. Wodurch unterscheidet der Zeuge, ob ein Zuschauer über den Humor lacht, der in der Sache liegt, oder ob er lacht aus Freude an dem, wie Sie sagen, lüsternen oder zynischen Inhalt? Dafür hat man als anständiger Mensch ein Gefühl. Und wenn jemand in dem dunklen Theater bloß aus dem Lachen diesen Unterschied glaubt, herausfühlen zu können, so kommt mir das etwas schwierig vor. Soweit ich die Leute beobachten konnte, die rings um mich saßen, habe ich bei diesen und jenen, ich kann heute nicht mehr sagen, ob es 20 oder 30 waren, die Beobachtung gemacht, hier ist ein Eingehen auf das Niedrige. Und bei anderen habe ich besonders an Stellen, die an sich spaßig waren, die Beobachtung gemacht, dass auch ganz harmlos gelacht werden konnte. Das haben Sie im Gefühl gehabt? Ja, bei den verschiedensten Stellen. Diese ganz blöde Unterhaltung zwischen dem Schauspieler und der Schauspielerin, zwischen dem Grafen und dem süßen Mädel, die Unterhaltung vorher, das belustigt natürlich viele Leute. Die bietet manchmal mehr Stoff zum belustigten Lachen als zur direkt unzüchtigen Lächerlichkeit. Ja, im 6. Bild der Gatte und das süße Mädel finde ich sehr anstößig den lauten Ruf »Kellner, die Rechnung«. Ich sehe darin das Moment der Bezahlung. Welcher Bezahlung? Ich lese daraus, dass diese Äußerung auch die Bezahlung der Frau enthält. Im 7. Bild »Dichter und süßes Mädel« heißt es, wer es gemacht hat, ist egal, nur schön muss es sein. Diese Stelle bezieht sich aufs Klavierspielen des Dichters. Dann ist es eine Dreideutigkeit, nicht nur eine Zweideutigkeit. In welchem Sinne? Ich verstehe den Ausdruck Dreideutigkeit nicht so ganz. Das kann man beziehen auf den Geschlechtsakt oder auf das Produkt, das Kind. Man kann es so auffassen. Ich fasse es ja nicht so auf, aber junge Leute werden immer wieder darauf hingewiesen. Im 8. Bild Dichter und Schauspielerin erblicke ich eine gewisse Verhöhnung der Religion darin, dass das Madonnenbild da hängt. Ja, das ist aber vielleicht auch zu weit gegangen. Ich bin nur bezüglich meines religiösen Gefühls sehr empfindlich. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, gegen das sittliche Gefühl verstoßen zu haben, nicht gegen das religiöse. Dann habe ich aus der Äußerung, der Mann hat ja ein Verhältnis mit seinem Briefträger, entnommen, dass der Herr mit einem anderen Herrn ein Verhältnis hat. Also eine Art Homosexualität? Ja. Daran haben Sie nun Ärgernis genommen? Daran habe ich Anstoß genommen. Ich habe Sie vorhin so verstanden, als hätte die Staatsanwaltschaft durch Ihre Anfrage erst den Anstoß zum Besucher des Stückes gegeben. Weswegen gingen Sie hin? Um persönlich Stellung nehmen zu können. Sie waren aber, als Sie hingingen, im Großen und Ganzen darüber orientiert, dass hier ein nach der Meinung der Ihnen nahestehenden Kreise anstößiges Werk aufgeführt wurde. Das wussten Sie vorher. Jawohl. Als Sie hineingingen. Darf ich mir die Frage erlauben, gingen Sie als Privatmann hinein oder wurden die Mittel von einer Organisation zur Verfügung gestellt? Ich habe mir die Karte von der Polizeidirektion besorgt, da ich selber nicht in der Lage bin, mir so etwas zu kaufen und ein Auftrag von meiner Organisation nicht zu erreichen war, da unsere Organisation nicht versammelt war. Und welche Stelle im Polizeipräsidium hat Ihnen die Karte gegeben? Herr Professor Brunner. Hat er sie Ihnen angeboten und bei welcher Gelegenheit? Ich habe ihn darum gebeten. Warum wandten Sie sich gerade an Herrn Professor Brunner? Wussten Sie, dass er in vielen Fällen Karten zum Reigen verteilt und vermittelt hatte? Das wusste ich. Wie kamen Sie darauf? Wir haben oft darüber gesprochen. Ich habe mit Herrn Professor Brunner oft zu tun. Ich habe die Wohlfahrtssachen bearbeitet und da sind wir oft in Verbindung und Unterhaltung gekommen. Darf ich bitten, auf diese Vorgänge nicht zu weit einzugehen? Wir entfernen uns sonst vom Thema. Meine Frage führt mich in das Wesen der Sache. Sie ist umso wesentlicher, als von uns der Standpunkt vertreten wird. Und die Verteidigung spielt mit ganz offenen Karten, dass das, was hier geschehen ist, ein organisiertes Ärgernis ist, ein wohl vorbereitetes, von weiter Hand wohl vorbereitetes Ärgernis, ein Ärgernis mit System. Und dass der Organisator und Inspirator dieses Systems der Herr Professor Brunner ist, im Wesentlichen wenigstens. Ich halte es also, sowohl in Rücksicht auf die Wichtigkeit der einzelnen Zeugenaussagen, als insbesondere in Rücksicht auf die Bewertung der dann kommenden Aussage des Herrn Professor Brunner oder, sagen wir, seines Gutachtens, für sehr wesentlich, ob der Herr Zeuge bestätigt, wie er es ja auch getan hat, dass er die Karten für den Reigen von Herrn Professor Brunner bekommen hat. Weil ich Wohlfahrtsfragen zu behandeln habe und da ist es natürlich, dass ich öfter auch mit Herrn Professor Brunner in Berührung komme. Ich habe gar keinen Anlass, das zu verschweigen und nicht zu sagen, dass hier ein systematischer Protest organisiert ist. Wir haben das Recht, systematisch zu protestieren, so gut wie jeder andere. Das bestreitet Ihnen kein Mensch. Sie haben aber den Protest, den Sie ursprünglich schriftlich eingereicht hatten, unterschrieben, ohne überhaupt das Stück gesehen zu haben. Das weiß ich nicht mehr. Der Protest ist von unserer Organisation in Zusammenhang mit einer Aktion unterschrieben worden. Der Herr Staatsanwalt hat nämlich an 22 Organisationen die Anfrage gerichtet, ob sie Ärgernis nehmen. Und das ist am 11. August geschehen. Und darunter war die Ihrige, der Zentralausschuss für die innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche. Sie selbst haben den Reigen, wie Sie vorhin sagten, aber erst am 29. August gesehen. Keine weiteren Fragen. Dann danke ich dem Herrn Zeugen. Die nächste Zeugin ist Frau Hauptmann Müller. Name, Alter, Beruf? Frau Clara Müller, 46 Jahre alt, Hauptmannsfrau in Berlin. Sie haben die Aufführung am Sonntag gesehen und ebenso am 22. Februar. Ja. Sie haben am Sonntag Ihre Söhne mit ins Theater genommen. Wie alt sind diese? Der Ältere ist über 21, der Zweite über 20. Von wem haben Sie die Erlaubnis bekommen, Ihre Söhne in den Zuschauerraum mitzunehmen? Ich habe den Herrn Vorsitzenden selbst gebeten, meine Söhne mit hineinnehmen zu dürfen. Und da habe ich Ihnen erklärt, das ginge nicht. Ich hätte keine Erlaubnis zu geben. Sie müssten mit Herrn Sladek sprechen. Und daraufhin haben Sie sich also für berechtigt gehalten, Ihre Söhne mitzunehmen? Sie wurden hineingelassen. Sie sind also am 22. Februar, dem Tag, wo der Lärm war, in die Vorstellung gegangen. Sind Sie selbst an dem Tumult beteiligt gewesen? Ich habe an diesem... Soweit ich Fragen an Sie richte, durch die Sie sich selbst einer strafbaren Handlung bezichtigen würden, sind Sie berechtigt, die Antwort darauf zu verweigern. Sie brauchen in solchen Fällen nur zu sagen, darauf gebe ich keine Antwort. Also, auf wessen Veranlassung sind Sie damals ins Theater gekommen? Wie war die Aufführung? Haben Sie Ärgernis genommen? Ich bin auf Veranlassung von niemand hingegangen, sondern lediglich, weil ich so viel über das Stück in der Öffentlichkeit habe sprechen hören. Zum Beispiel in der Straßenbahn oder sonst wo. Auch in politischen Versammlungen wurde häufig über das Stück gesprochen. Und zwar von gebildeten Leuten in einer Weise, dass ich mir sagte, ist es wirklich möglich, dass ein so furchtbarer Schmutz öffentlich auf die Bühne gebracht wird? Davon musste ich mich selbstverständlich überzeugen. Deshalb bin ich hingegangen. Sie sind als Staatsbürgerin und Mutter von sich aus hingegangen? In erster Linie als Mutter. Nicht von einer Protestbewegung aus? Nein, niemals. Ich bin also hingegangen und habe einige Szenen gesehen. Ich glaube, die erste, zweite und dritte genau kann ich es nicht mehr sagen. Wo haben Sie gesessen? Im Parkett. Ich glaube, in der 23. Reihe. Ich hörte sehr bald die Empörung, die von allen Seiten gegen das Stück zum Ausdruck gebracht wurde. Während des Spiels oder in der Pause? Ich glaube, in der dritten Szene. Es wurde gepfiffen. Und ich merkte, dass hier eine Empörung zum Ausdruck gebracht wurde, die wohlberechtigt war. Und nach der dritten oder vierten Szene, nach der Szene, wo die Schauspielerin niederkniet und betet, wurde ich furchtbar empört. Die Szene kommt erheblich später. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war jedenfalls nach dieser Szene. Als ich das sah, war ich ganz empört. Die Szene, von der Sie sprechen, ist die, wo die Schauspielerin niederkniet und betet, wo die beiden auf dem Lande sind. Ja, und als der Betreffende sie dann fragt, was sie dort macht, sagt sie, ich bete. Und sie sagt weiter, es wird dir auch nichts schaden, so ungefähr. Als ich das hörte, war ich dermaßen auch schon in meinen religiösen Gefühlen verletzt, dass ich aufstand und mit einem Pfui das Theater verließ. War da schon der Krach, die Sistierung und Festnahme? Auf diese Einzelheiten kann ich mich nicht besinnen. Erlauben Sie, Sie sagten doch, dass Sie nach dem vierten Bilde weggegangen seien. Diese Szene, von der Sie eben sprachen, war aber erst nachher. Da müssten Sie also noch nach diesen polizeilich getroffenen Feststellungen eine ganze Zeit lang der Aufführung beigewohnt und dann erst diese Szene mit dem Niederknien gesehen haben. Das ist möglich. Ich kann mich auf diese kleinlichen Einzelheiten nicht mehr genau besinnen. An welchen Stellen haben Sie Anstoß genommen? An dieser Stelle ganz besonders. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, durch unzüchtige Handlungen öffentlich ein Ärgernis gegeben zu haben. Unzüchtig müssen die Handlungen gewesen sein. Worin sahen Sie die Unzüchtigkeit? Diese unzüchtigen Handlungen gemeinster Art sind in jeder Szene gegeben worden. Und zwar, nachdem sich die sogenannten, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, die sogenannten Liebesleute. Sagen Sie die handelnden Personen. Nachdem die sich gewissermaßen zu dem Unzuchtakt gefunden hatten, da wurde der Vorhang heruntergelassen. Es sind auch Leute darunter, die miteinander verheiratet sind. Ein Ehepaar. Das Ehepaar, ja natürlich. Ob da auch der Vorhang heruntergegangen ist, weiß ich nicht. Wollen Sie uns bitte im Zusammenhang Ihre Eindrücke erzählen? Hauptsächlich konzentrierte sich mein ganzes Empfinden und meine Gedanken darauf zu beobachten, in welcher Weise das Familienleben, das Eheleben, unser religiöses Leben, unsere christliche Religion, der Stand des Offiziers, schließlich auch der Stand der Schauspieler, so restlos durch diese Akte der Unzucht in den Schmutz gezogen sind. Da sagte ich mir, ja, was ist denn das eigentlich hier? Soll das als Kunstwerk angesprochen werden? Wenn ja, so kann ich nicht glauben, dass man das als deutsche Kunst ansprechen wird. Es muss etwas anderes sein, und zwar das, womit man das ganze deutsche Volk nach der Revolution und namentlich unsere Jugend mit aller Macht demoralisiert. Eine Frage bitte. Bitte, Herr Sachverständiger Dr. Kerr. Frau Zeugin, Sie meinen, dass Sie aus dem Stück entnommen haben, es werde so etwas wie eine leichtere Lebensführung gepredigt. Ja. Glauben Sie, dass ein Dichter, der sagt, die Dinge liegen so, damit auch predigt, ich wünsche, dass die Dinge so sein sollen? Oder mit anderen Worten, dass ein Dichter, der feststellt, wie es in der Welt geht, auch predigt, tut es so? Nein, ein solcher Banause bin ich nicht. Ich weiß, dass etwas aufführen und etwas feststellen noch lange nicht heißt, etwas billigen. Aber es kommt auf die Art und Weise an, in der etwas festgestellt wird. Wenn etwas Sinnvolles aufgeführt wird, wenn beispielsweise Tolstois Auferstehung dramatisiert oder im Kino vorgeführt würde, so würde das eine ganz andere Wirkung haben, als wenn hier 10-mal derselbe brutale, niedrig-sinnliche Akt auf der Bühne vorgeführt wird. Mit einem Dialog umgeben, der an Eindeutigkeit nicht zu überbieten ist, der auf den Akt hinführt, der nach dem Akt sofort wieder davon spricht, sodass auch die einfachste Fantasie nicht umhin kann, sich in der halben Minute, in der der Vorhang singt, das vorzustellen, was der Autor wünscht, dass man es sich vorstellt. Und was für unsere Jugend in dieser Auffassung und Umgebung durchaus nicht wünschenswert erscheint. Hält die Frau Zeugin die Ansicht aufrecht, dass der Dichter hier diese leichte Lebensführung predige? Ja, nach meiner Auffassung ist das die Wirkung des Stückes. Wie es die Zeugin auffasst, ist ihre Sache. Das interessiert hier nicht. Das Gericht hat sich darüber seine eigene Meinung zu bilden. Was hier interessiert, ist, woran Sie Ärgernis genommen haben. An diesen unzüchtigen Handlungen, die auf offener Bühne vor sich gingen, wenngleich der Vorhang einige Sekunden oder wie am 22. Februar mindestens eine Viertelminute heruntergelassen wurde. Sehen Sie die unzüchtige Handlung darin, dass der Vorhang herunterging und hinter dem Vorhang irgendetwas geschehen sein soll, oder in dem, was vorher oder nachher vor sich ging? Nach meinem Empfinden habe ich an allem Anstoß genommen, was auf der Bühne vor sich ging. Im Besonderen an diesem Unzuchtakt selbst. Der Akt selbst ist nicht vorgeführt. Er wurde aber nachher ausgesprochen. Wenn der Offizier sagte, ja, es wäre halt besser, wenn ich sie nur auf die Augen geküsst hätte. Und der junge Mann sagte, so, nun habe ich ein Verhältnis mit einer anständigen Frau. Also, Sie haben klipp und klar zugegeben, dass dieser Unzuchtakt vollzogen worden ist. Daran habe ich Anstoß genommen. Und vor allen Dingen auch an dem Benehmen der Darsteller. Die ganzen Bewegungen, die Blicke und so weiter. Vielleicht schildern Sie uns einmal im Einzelnen, was Sie da empfunden haben. Es ist natürlich für uns Frauen sehr schwer, so etwas auszusprechen. Wenn Sie aber Zeugin sind und uns vermitteln wollen, was wir nicht gesehen haben, sodass wir uns ein Bild machen können, dann müssen Sie es schon aussprechen. In der ersten Szene, der Soldat mit dem Dienstmädchen, da gingen sie immer aufeinander zu. Sie stießen sich dann gegenseitig, kam wieder aufeinander zu. Dann hat der Soldat seinen Arm um das Mädchen gelegt, sie fest mit den Beinen umschlungen und sich derartig in so perverser Weise an das Mädchen herangedrückt. Dann fallen Sie ja um. Ist das vorgestern geschehen? Nein, das ist damals gewesen. Und es ekelte mich an, dass man so etwas auf die Bühne bringt. Und in den anderen Bildern? In anderen Bildern war es genau dasselbe. Vielleicht erinnert sich Frau Hauptmann-Müller, wann sie am 22. Februar das Theater verlassen hat. Herr Landgerichtsrat, diese Frage werde ich beantworten, nur wenn sie von Ihnen kommt. Die Frage an sich müssen Sie beantworten. Ich habe ja vorhin schon bemerkt, dass ich mich nicht genau entsinne. Dann werde ich Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Sie haben nämlich nach dem vierten Bilde, nachdem dieser Skandal beendet war und die Verhaftungen stattgefunden hatten, im Foyer des Theaters, gelinde ausgedrückt, sich in außerordentlich temperamentvoller Weise ausgelassen. Das verdanken wir diesem Judenpack. Das wäre noch schöner, wenn wir uns das gefallen ließen, wenn wir auf diese Weise das deutsche Volk vergiften ließen. Ich will nicht die ganzen Worte wiederholen. Es interessiert mich hier nicht, in welcher Weise sich die Zeugin ausgelassen hat, sondern ich erwähne es nur, weil die Zeugin bekundet, dass sie die Vorstellung am Sonntag zum zweiten Male gesehen hat und an allen Szenen Anstoß genommen hat. Am 22. Februar aber hat sie das Stück nur bis zum vierten Bilde gesehen, denn sie kam doch mit der Kenntnis ins Theater, dass an diesem Tage ein Skandal stattfinden wird. Darf ich erwähnen, dass die Zeugin bereits vorhin gesagt hat, dass sie nicht mehr weiß, wann sie weggegangen ist. Wahrscheinlich nach dem vierten Bild, aber andererseits hat sie auch gesagt, dass sie noch die Gebetsszene gesehen hat. Diese Szene ist erst im achten Bild. Wenn die Zeugin nach dem dritten oder vierten Bild im Foyer des Theaters gewesen ist, während des Skandals, dann kann sie die Gebetsszene nicht gesehen haben. Ich möchte bitten, dass für das, was eben dort gesagt wurde, Zeugen benannt werden. Es ist eine grobe Lüge, was der da eben gesagt hat. Der Angeklagte hat das Recht, das zu sagen, was in den Grenzen des bei Gericht üblichen Tones liegt. Dann möchte ich feststellen, dass das eine grobe Lüge war. Es ist unwahr. Ausdrücke wie grobe Lüge sind hier nicht zulässig. Man kann es in gebildeten Kreisen auch anders ausdrücken. Man kann sagen, es ist nicht wahr. Haben Sie damals, als Sie ins Theater gingen, gewusst, dass eine Demonstration bevorstand, eine Protestaktion oder irgendwas Ähnliches? Von Demonstration oder Protestaktion nichts. Ich spreche hier unter Eid, ich muss genau sein. Aber ich pflege das sehr genau zu nehmen. Ich habe so etwas läuten hören. Halten Sie das für genauer, etwas läuten hören? Ich hörte vieles von der Sache sprechen und dass dagegen etwas unternommen werden sollte, ähnlich wie beispielsweise in Wien und anderen Städten es bereits geschehen war. Von wem haben Sie das gehört? Gesprächsweise. In der Straßenbahn habe ich es zum Beispiel einmal von jungen Leuten gehört. Hörten Sie, dass gerade an diesem Tage etwas geschehen sollte? Oder nur im Allgemeinen, dass etwas dagegen vorgenommen werden sollte? Sie wussten nicht, dass, als Sie am 22. Februar hingingen, gerade an diesem Tage etwas stattfinden sollte? Ich hörte, dass an diesem Tage etwas geschehen sollte. Da sagte ich, dann werde ich hingehen, um zu sehen, wie sich das deutsche Volk diesem Stück gegenüber benimmt. Wollten Sie sich auch an der Protestaktion beteiligen? Selbstverständlich, das ist mir gestattet im Theater. Darf ich dazu etwas bemerken? Bitte, Herr Sachverständiger Professor Brunner. Es sind sicher im Reigen sehr häufig Leute gewesen, die das Theater verlassen haben. Es wird so dargestellt, dass es die ganze Zeit ruhig gewesen sei und nur gerade am 22. Februar Proteste kamen. Ach was, das Theater war in den ersten 8 Wochen ausverkauft. Von den jedes Mal 700 Personen sind höchstens 3 oder 4 Personen weggegangen. Aber nicht wegen des Stückes, sondern weil sie vielleicht etwas Besseres zu tun hatten, vielleicht ein gutes Abendessen einnehmen wollten. Das ist doch nur eine Vermutung von Ihnen. Als die Störung am 22. Februar kam und die Aufführung unterbrochen wurde, sind Sie da auch hinausgegangen, wie der größte Teil der Zuschauer? Darauf kann ich mich nicht mehr besinnen. Das halte ich für ausgeschlossen. Dieser Vorgang ist einer der markantesten gewesen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich glaube auch nicht, dass Sie, Frau Hauptmann-Müller, öfter in Ihrem Leben Gelegenheit haben, an derartigen Skandalszenen teilzunehmen, bei Ihrer Lebensstellung und Bildungssphäre. Es ist etwas so Außerordentliches, was alle Teilnehmer der Vorstellung an jenem Abend erlebt haben, dass Sie es in Ihrem ganzen Leben nicht vergessen werden. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, ob ich während dieser Pause drin geblieben bin oder draußen war. Ich kann mich nicht darauf besinnen. Können Sie sich erinnern, mit wem Sie vor dem 22. Februar gesprochen haben, dass solche Dinge in dieser Vorstellung stattfinden würden? Ich stehe im politischen Leben und habe sehr viele Bekannte. Ich habe mit sehr vielen Leuten über den Reigen gesprochen, zum Beispiel in unseren politischen Verbänden. Welche Verbände? Welche politischen Verbände? Im Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund, Herold, Bund der Aufrechten, in der Deutschsozialen Partei, im Deutschen Offiziersbund, im Verbande deutschnationaler Soldaten und dann noch privat in der Gesellschaft. Können Sie einzelne Personen nennen? Sie würden sie nennen müssen, wenn Sie es noch wissen. Sie dürfen nicht nur nichts hinzusetzen, sondern auch nichts verschweigen. Sehr viel habe ich darüber gesprochen mit Herrn und Frau Oberleutnant Vogel, mit Herrn Hauptmann Benznebst, Frau Gemahlin. Vor allen Dingen im Deutschen Offiziersbund. Wer die Details gesagt hat, wissen Sie nicht mehr. Nein. Genau, weiß ich nur noch, dass mir jemand sagte, am 22. Februar sollte die Sache ausgeräuchert werden, wie in anderen Städten. Darauf sagte ich, gut, ich wollte mir schon lange das Stück ansehen, zu Studienzwecken, dann werde ich an diesem Tage gehen. War Ihnen bekannt, dass 3 Dinge vor sich gehen sollten? Erstens, die Vorstellung durch Zwischenrufe zu stören. Zweitens, Stinkbomben zu werfen. Drittens, Anmarsch von Leuten außerhalb des Theaters, die vor dem Theater aufmarschieren sollten. Erstmal die erste Frage, Herr Rechtsanwalt. War geplant, großen Lärm zu machen und durch Protestrufe die Fortsetzung der Aufführung unmöglich zu machen? Darüber weiß ich nichts. Es ging nur das Gespräch, und zwar bei allen sittlich hochstehenden Menschen, überall, dass man sich solch eine Bodenlose. Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, wenn ich den Ausdruck gebrauche. Ich habe keinen anderen Ausdruck. Ich muss ihn gebrauchen. Schweinerei! Dem deutschen Volke vorzusetzen wagt. Darüber wurde überall gesprochen. Wurde auch davon gesprochen, dass in Wien die Aufführung des Reigen durch eine gewalttätige Volksmasse verhindert worden ist? Ist davon gesprochen worden? Vorher nicht. Verzeihung. Da muss ich etwas mitteilen. Und zwar habe ich es von einem Herrn, ein gewisser Dr. Wolfert, ein Wiener Herr, der ist mit mir verhaftet worden. Ich wurde dann entlassen. Der kam auf mich zu und sagte, gnädige Frau, ich kann nicht verstehen, die Berliner wollen so sehr klug sein und schimpfen immer über die dummen Österreicher. Wir haben die Sache ausgeräuchert. Die Frage ging dahin, ob vorher davon gesprochen wurde, dass auch in Wien... Nein. Ich habe das erst am 22. Februar im Theater von diesem Herrn erfahren. Der sagte, wir haben dort sämtliche Hydranten geöffnet. Naja, die Wiener sind in derartigen Krawallen alt erfahrene Leute. Das ist dort schon immer üblich gewesen. Und nun die Stinkbomben. Haben Sie die gerochen, gnädige Frau? Das wird wohl selbstverständlich sein, wenn ich drin gewesen bin. Haben Sie gesehen, von wo die Stinkbomben kamen? Das kann ich eigentlich nicht sagen, denn die 23. Reihe muss ziemlich weit hinten sein. Ich habe mich jedenfalls nicht derartig belästigt gefühlt, dass es in meiner Erinnerung geblieben wäre. Sie haben vorher auch nichts davon gewusst, dass Stinkbomben mitgebracht und geworfen werden sollten? Nein. Wussten Sie etwas davon, dass auch außerhalb des Theaters Menschenansammlungen und Demonstrationen geplant waren? Dass sie geplant waren, wusste ich nicht. Aber als ich zum Theater kam, sah ich sehr vieles Volk da herumlaufen. Haben Sie nicht gehört, dass auch von dem Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbunde Mitglieder dahin kommandiert waren? Gott bewahre, nein, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte die Zeugen fragen, die den Darstellern besonders perverse Umschlingungen der Beine nachgesagt hat, was perverse Beinumschlingungen sind. Ich verstehe das nicht. Vielleicht kann mir die Zeugin das einmal zeigen. Pfui! Das ist Herr Forster Larinaga, der Darsteller des Grafen. Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich nicht, aber es ist möglich. Ich habe mich niemals besonders nahe an die weiblichen Gegenspielerinnen herangedrängt. Ich muss die dabei Darstellerinnen bleiben. Auch niemals mit den Beinen umschlungen. Die Bewegung war intensiv. Tja, ich danke der Frau Zeugin. Der nächste Zeuge ist Herr Joachim Hochradl. Name, alter Beruf? Joachim Hochradl, Kantmet in Berlin, 22 Jahre alt. Haben Sie eine Aufführung des Reigen gesehen? Ich habe der Sonntagsaufführung beigewohnt und der Aufführung am 22. Februar und bin während der Vorstellung zu dem Eindruck gekommen, dass an der Vorstellung Ärgernis zu nehmen ist. Und zwar aus mehrfachen Gründen, nicht allein in der Beziehung, die das sexuelle Geschlechtsleben betrifft, sondern auch in religiöser Beziehung. Ich erinnere beispielsweise an den Eid, wo an einer Stelle, ich weiß nicht, ob ich meine Zettelnotizen benutzen darf. Ihre Notizen dürfen Sie benutzen, bitte. Danke. In der vierten Szene. Sie meinen die Szene, in der ein Ehepaar zusammen ist? Ja. Sie sagt nur, ich schwöre. Was schwört sie denn? Sie muss doch irgendetwas schwören. Es ist doch auch außerdem nichts Unzüchtiges, wenn sie sagt, ich schwöre. Erinnern Sie sich nicht? Sie sagt nur, ich schwöre. Ja, ist das so markant? In dem Zusammenhang ja. Bitte sehen Sie nur Ihre Notizen ein, ich habe nichts dagegen. Danke. Darf ich in das Textbuch einsehen? Bitte sehr, bitte sehr. Danke. Wenn ich nicht irre, muss es im vierten Bild sein. Hier ist die Stelle. Die junge Frau. Jetzt werde ich Sie etwas fragen, Alfred. Und schwören Sie mir, dass Sie mir die Wahrheit sagen. In diesem Zusammenhang. Was haben Sie dabei als unzüchtig empfunden? Dass er das schwören soll. Der Eid. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, durch unzüchtige Handlungen öffentlich ein Ärgernis gegeben zu haben, wenn Sie sich da mal ein bisschen eingehender auslassen wollen. Es sind jedes Mal zwei Menschen, zu dem Zweck versammelt. Ich kann mich nicht so ausdrücken. Ich bitte, sich so auszudrücken, wie es Ihnen liegt. Ja, es sind zwei... Wollen Sie sagen, den Geschlechtsakt zu vollziehen? Wollen Sie das sagen? Ja. Nur die Tatsache, dass Sie sich zu diesem Zweck versammelt haben? Oder haben Sie auch Gebärden, Äußerungen und Handlungen der Darsteller als unzüchtig empfunden? Das Ordnen der Kleider zum Beispiel. Und zwar, wie ich mich recht erinnere, im ersten Bild. Ich kann mich noch bestimmt erinnern. Was war da? Dass der Soldat sich die Kleider ordnete. In welcher Weise ordnete er sich die Kleider? Mir war so, wenn ich den Eindruck noch recht in Erinnerung habe, dass er seine Hose, die irgendwie derangiert war, wieder in Ordnung brachte. Desgleichen im zweiten Bilde, wo sich das Stubenmädchen die Bluse in Ordnung brachte. Können Sie das näher schildern, in welcher Form das geschehen ist? Ich habe es nicht genau in Erinnerung, aber was ich gesagt habe, halte ich aufrecht. In dem Sinne, wie ich es gesagt habe. Sie müssen das positiv sagen. Knöpfte er die Hose zu? Ich habe das so ungefähr noch in Erinnerung, jawohl. Und das Mädchen, das seine Bluse in Ordnung bringt, ist das gemacht worden? Ja. Da zieht sie zu oder macht sie gerade? Oder? Sie macht sie gerade. Es wird nicht an jedem Abend dasselbe gewesen sein. Nur an dem Abend, wo Sie da waren. Machen Sie es doch mal vor, wie sie die Bluse in Ordnung brachte. Sie fasste herüber und brachte ihre Bluse in Ordnung. Ja. Da ist doch nichts zu lachen. Wir haben es hier mit einer ernsten Sache zu tun. Hat sie einen Druckknopf in Ordnung gebracht? Sie hat sich also nach hinten gefasst und die Bluse in Ordnung gebracht. Hatte die Bluse die Knöpfe hinten oder vorn? Das kann ich nicht sagen. Haben Sie einen Unterschied zwischen den Aufführungen bemerkt? Ja, es ist natürlich, dass man in einem halbleeren Saal, der nicht von Parfüm durchschwängert ist, an einem trüben Regensonntag nicht denselben Eindruck hat wie an einem Frühlingsabend. Auch in der Musik? Ich kann mich darin täuschen, aber die Dämpfung war damals größer. Die Musik hätte damals leiser gespielt. Ja, das ist aber bei dieser Musik auch ein sehr wesentlicher Faktor. Herr Forster Larinaga? Ich bitte den Zeugen zu veranlassen, sich darüber zu äußern, was grob unzüchtig in der Musik ist. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, die Musik sei grob unzüchtig. Auf mich hat die Musik jedenfalls den Eindruck einer ausgeprägten Sinnlichkeit gemacht, die im Zusammenhang mit dem, was vorangegangen ist, was sich nach meiner Erinnerung ausschließlich auf dem Gebiete des rein Geschlechtlichen bewegt hat, in dem Zuhörer die Vorstellung auslösen musste, jetzt wird der Geschlechtsakt vollzogen. Die Musik ist eben gerade, wie ich es auffasse, das raffinierte Mittel, um diese Vorstellung in dem Zuhörer zu erwecken. Herr Zeuge, ich möchte gerne wissen, was Sie unter der Musik im gegebenen Falle verstehen. Es handelt sich einmal um die Musik, die die eigentlichen Akte verbindet. Und ferner um die Musik, die etwa 5 bis 6 Sekunden während des Fallens des Vorhangs dauert. Ich meine die Musik in der Zeit, wo der Vorhang fällt. Es ist immer dieselbe Musik. Ja. Was ist das für eine Musik? Ist das ein Trauermarsch, eine Polka, ein Foxtrott? Nein. Ein Walzer? Nein. Ein Lied? Nein, es ist... Weder Polka noch Walzer noch Foxtrott noch ein Lied. Es ist eine süßliche Melodie, die in einem ziemlich langsamen Flusse sich bewegt. Näher kann ich sie unmöglich beschreiben. Haben Sie das besonders Anstößige der Musik im Rhythmus, in der melodischen Linie oder in der Harmonisierung des Orchesters empfunden? War es von diesen drei Dingen eins oder alle drei? Die Melodie würde ich ausschalten. Es war eine Verbindung von Harmonisierung und Rhythmus. Sie meinen also den Rhythmus. Dann will ich Ihnen sagen, dass es ein Walzer ist, wovon Sie vorher nichts wissen wollten. Ich kenne den Walzertakt genau und kann ihn sofort wiedergeben. Ich habe nicht in Erinnerung, dass die Musik im Walzertakt war. Es waren 6 Walzertakte. Im Übrigen würde gerade die Walzermusik auf der sinnlichen Linie liegen. Herr Hochrade, Sie haben gesagt, es seien raffinierte Mittel angewandt worden. Ja, ich halte das Wort raffiniert aufrecht. Aber das bezieht sich nicht auf die Musik, sondern auf die Einschaltung und die Einsetzung der Musik an der Stelle, wo meinetwegen nur auf Sekunden der Vorhang fällt und wo die Sinne aufs Äußerste gesteigert sind. Da erfüllt eine ausgeprägt sinnliche Musik die Zwischenzeit Und dann wird der Vorhang wieder aufgezogen. Das nenne ich raffiniert. Der Herr Zeuge hat weiter den Rhythmus als anstößig empfunden. Ich möchte doch bitten, dass der Zeuge den Rhythmus beschreibt. Ich lege Wert darauf. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Ich möchte mal den Zeugen bitten, diese Bewegung, die nach seiner Angabe der Darsteller des Soldaten vorgenommen haben soll, an seinem eigenen Körper zu wiederholen. Die Verteidigung steht, das möchte ich dem Zeugen gleich sagen, auf dem Standpunkt, dass das völlig erfunden ist, dass es sich nur um ein sehr trügerisches, nachträglich retuschiertes Erinnerungsbild handelt. Ich werde nur dem Gericht und dem Staatsanwalt antworten. Sie müssen auch der Verteidigung antworten, außer wenn das Gericht eine Frage ablehnt. Ich werde nachgerade ungeduldig. Es ist zweifellos eine Verabredung getroffen, der Verteidigung nicht zu antworten. Ich mache nur darauf aufmerksam, weil ich sehe, wes Geistes Kind diese Zeugen sind. Ich protestiere dagegen, dass ich mich verabredet habe. Wir wollen darauf nicht weiter eingehen. Haben Sie sich einem Protest angeschlossen? Jawohl. Sie haben auch im Namen des Studentenparlaments protestiert. Jawohl. Sie haben den Protest vor oder nach dem Besuch der Aufführung unterschrieben? Den Protest habe ich vor der Aufführung unterzeichnet. Woher kannten Sie denn den Inhalt des Stückes? Vom Hörensagen. Aus der eigenen Lektüre nicht? Nein. Und daraufhin haben Sie sich das Stück angesehen? Ja, ich habe mich überzeugen wollen. Erst haben Sie den Protest erhoben und dann haben Sie sich überzeugt. Jawohl. Haben Sie die Billets selbst gekauft oder sind sie Ihnen zur Verfügung gestellt worden? Sie sind mir zur Verfügung gestellt worden. Von wem? Ist das notwendig zu sagen? Wenn das Gericht Sie fragt, müssen Sie antworten. Von Herrn Professor Brunner. Ich möchte mir nur gestatten, festzustellen, dass immer die Zeugen, die zu meinen Vorstellungen kommen und Anstoß nehmen, immer auf den Plätzen des Polizeipräsidiums sitzen. Wo saßen Sie in der Vorstellung am 22. Februar, Herr Zeuge? Links, auf dem Balkon in der vordersten Reihe. Sind Sie nachher entfernt worden? Nein, man hat den Versuch gemacht, mich zu entfernen. Wissen Sie, dass von dieser Stelle aus die Stinkbomben geworfen wurden? Nein, ich glaube nicht, dass von dieser Stelle geworfen wurde, denn die Herren dort verhielten sich alle sehr reserviert. Wissen Sie, dass gerade an dieser Stelle, wo Sie gesessen haben, eine Stinkbombe gefunden wurde? Nein. Ich saß links unter Ihnen und gerade dort fiel die Stinkbombe. Sie kann nur von oben heruntergekommen sein. Also von mir nicht. Sind Sie Mitglied des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes? Jawohl. Wissen Sie, dass der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, Filiale Hasenheide, diesen ganzen Lärm organisiert hat? Das ist mir nicht bekannt. Mit wem haben Sie darüber gesprochen, dass der Eid besonders anstößig wäre? Es ist auffallend, dass eine ganze Reihe von Zeugen, gefragt nach dem Unzüchtigen, das sie beobachtet haben wollen, immer sagt, der Eid. Nun kommt ein Eid gar nicht darin vor. Er ist doch nie gespielt worden. Darum will ich den Zeugen fragen, haben Sie mit irgendjemand vorher gesprochen, was nach Ihrer Meinung und nach der Meinung der anderen anstößig wäre? Ich nicht. Mit niemand. Haben Sie nicht gewusst, dass auch andere Zeugen diesen Eid für anstößig halten? Ist zu Ihnen darüber gesprochen worden? Zu mir nicht. Zu jemand anders haben Sie es vielleicht irgendwo gehört? Auch nicht. Wie sind Sie denn auf den Eid gekommen? Ich habe gesagt, der Text im Allgemeinen wirkt anstößig. Es ist ja eine ganze Menge ausgelassen worden. Das ist ganz richtig. Aber es ist nicht zugesetzt worden. Ich bin mir des Eides bewusst und sage... Sie haben damals den Eid gehört und das hat Sie verletzt. Jawohl. Hat Ihr religiöses Gefühl an dieser Stelle Anstoß genommen? Die Moral hat mich angewidert. Das ist eine Sauerei, dass solch ein Stück unseren deutschen Frauen und jungen Mädchen und der Jugend vorgeführt werden kann. Ich fragte nach dem Eid. Das ist aus meiner eigenen Erinnerung. Ich beantrage, den Inspizienten Friedländer zu vernehmen. Der steht immer mit dem Buche dabei und verfolgt genau Stelle für Stelle. Er wird bekunden, dass keinerlei Zusätze gemacht worden sind. Niemals. Diesen Herrn Friedländer möchte ich auch als Zeugen benennen über die Hosenaffäre. Gut, dann danke ich dem Herrn Zeugen. Als nächstes rufe ich den Zeugen Friedländer. Name, Alter, Beruf? Naja, Ernst Friedländer. 39 Jahre, Inspizient am kleinen Schauspielhaus in Berlin. Herr Friedländer, hat der Darsteller im 5. und 6. Bilde, junge Frau und Ehemann und süßes Mädel, einen Eid zu leisten gehabt? In dem Sinne, dass er gesagt hat, ich schwöre, ich habe nie mit einer anderen zu tun gehabt. Nee, niemals. Ich war doch in sämtlichen Aufführungen, mit Ausnahme der Zeit vom 1. bis 27. August. Der Zeuge Friedländer ist bei sämtlichen Aufführungen dabei gestanden und ich möchte ihn fragen, ob er ein einziges Mal gesehen hat, dass der Darsteller beim Auftritt nach der Szene mit der Dirne einmal eine Bewegung nach dem Hosenschlitz gemacht habe. Nee, niemals. Das würde ich Ihnen doch sofort gemeldet haben, Herr Direktor. Haben Sie gesehen, dass er sich der Darstellerin der Dirne genähert und versucht hat, sie mit einem Beine zu umfassen? Nee. Ich würde das sofort der Direktion gemeldet haben und gesagt haben, da ist was vorgekommen, was nicht vorgeschrieben ist. Ich möchte betonen, dass ich Christ bin. Ich bilde mir ein guter Christ zu sein und mehr religiöses Empfinden zu besitzen als viele andere Menschen. Und ich wäre sicherlich persönlich auch verletzt gewesen, wenn auch nur die geringste Anstößigkeit vorgekommen wäre. Und gerade bei der Art meiner Stellung hätte ich gar keine Veranlassung gehabt, die Sache der Direktion gegenüber zu verschweigen. Haben Sie auch nicht bei der weiblichen Darstellerin, der Darstellerin der Dirne, etwas Anstößiges bemerkt? Nee, niemals. Gut. Ich danke Ihnen, Herr Friedländer. Als Nächsten rufe ich den Zeugen Keindl auf. Name, Alter, Beruf? Ottmar Keindl, 44 Jahre alt, Direktionssekretär am kleinen Schauspielhaus. Herr Keindl, wollen Sie sich bitte bezüglich der Vorgänge am 22. Februar auslassen? Ungefähr am 16. Februar wurde mir durch unseren Portier gemeldet, dass ein Schließer von einem Herrn aus dem Publikum die Mitteilung bekommen habe, dass am kommenden Freitag, das war der 18., künstliche Demonstrationen in der Aufführung des Stückes geplant seien. Es sollten von antisemitischer Seite aus Störungen stattfinden. Ich habe dieser Mitteilung zunächst keine Bedeutung beigelegt. Zwei Tage später erschien bei uns ein Herr, der sich als Mitglied des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes ausgab und der gleichzeitig dem Bunde der Wandervögel angehörte. Er sagte mir, dass der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund beabsichtige, die Vorstellung zu sprengen, hauptsächlich aus antisemitischen Gründen, weil Schnitzler ein Jude sei und man auch die Direktion für jüdisch halte. Man war damals noch der Hoffnung, die antisemitische Bewegung nach Wiener Art auf Berlin übertragen zu können. Es kamen dann mehrere Herren. Beim ersten Mal war ich allein. Der Name des Herrn wurde mir natürlich nicht mitgeteilt. Er sagte mir, ich bin selbst eifriger Deutschvölkischer, ich halte es aber für meine Pflicht als anständiger Mensch, gegen dieses Treiben in unseren Kreisen Stellung zu nehmen. Er habe seinen Bekannten auch gesagt, dass er die Direktion in Kenntnis setzen werde. Außerdem erschienen am Sonnabend oder Montag darauf zwei Herren bei uns, die ebenfalls erklärten, sie seien Mitglieder des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes und des Verbandes nationalgesinnter Soldaten. Und diese Herren machten uns dieselbe Mitteilung, so dass wir Veranlassung nahmen, dem Polizeipräsidium Nachricht zu geben. Ja, ich habe mich sofort mit dem Ministerium des Innern und dem Polizeipräsidium in Verbindung gesetzt und dorthin alles mitgeteilt, was ich erfahren habe. Vom Polizeipräsidium wurde mir erwidert, dass auch ihm derartige Warnungen zugegangen wären. Wir haben dann 40 Kriminalpolizisten in das Theater gesetzt bekommen und nach Beginn der Vorstellung wurden etwa 100 Sicherheitspolizisten unsichtbar in Nebenräumen des Theaters aufgestellt. Die Beamten waren um 7:45 in 2 bis 3 Lastwagen angekommen. In den Tagen vor dem 22. Februar wurden auffallenderweise Plätze in den Seitenbalkons, 2. und 3. Reihe, die sonst nur unmittelbar vor der Vorstellung noch gekauft werden, in Menge aufgekauft. Dem Kassierer war das zuerst nicht aufgefallen. Als er aber von diesem geplanten Angriff hörte, sagte er uns, dass Leute 10, 12, 14 Plätze im Seitenbalkon, das waren die billigsten Plätze, sie kosteten damals 5 Mark, auf einmal aufgekauft hätten. Am 22. Februar selbst war ich nicht in der Vorstellung, weil ich ein Interesse daran hatte, draußen im Foyer zu bleiben, um zu sehen, wie die Sache sich entwickeln würde. Man sah die Gruppen herankommen und selbst ein Blinder hätte sehen können, dass es eine abgekartete Sache war. Es waren durchweg junge Burschen mit Hakenkreuzfahnen. Ich muss bei dieser Gelegenheit nochmals sagen, dass ich seit 11 Jahren eine gleiche Stellung beim Theater innehabe und dass ich noch in keiner einzigen Vorstellung des Reigen das Gefühl gehabt hatte, dass auffällig mehr Jugendliche ins Theater gingen als in andere Stücke. An diesem Abend aber waren besonders viele Jugendliche im Theater. Ja. Aber was verstehen Sie unter Jugendlichen? Leute mit kurzen Höschen, die durchschnittlich 15 Jahre alt waren. Wie viele Jugendliche haben Sie bemerkt? Mindestens 10 Gruppen. Weiblich oder männlich? Ich sah hauptsächlich junge Burschen. Sie standen in Gruppen von 6 und 7 Personen etwa. Und man konnte bemerken, dass diese Gruppen Instruktionen erhielten. Was für Instruktionen? Das konnte ich nicht hören. Wo fanden diese Gruppierungen statt? Zum Teil auf der Straße, zum Teil im Foyer. Man konnte aber erkennen, dass diese jungen Burschen die Anweisung erhielten, so und so müsst ihr euch benehmen. Man sah, dass es Leute waren, die sonst nie ins Theater gehen. Wie viele Gruppen waren es? Im Foyer? Ja. 4 bis 5. Und wie viel in jeder Gruppe? Verschieden. 4, 5, 3, 6 und so weiter. Was waren das für Gruppen? Es waren antisemitische Hakenkreuzler. Sagten diese Leute etwas, was sie verstehen konnten? Mit diesen Juden muss Schluss gemacht werden. Ich sah auch einen Mann, der unbedingt bezahlt war. Woraus entnehmen Sie das? Es war ein Straßenfeger oder dergleichen. Er war in der Kleidung etwa eines Straßenfegers. Und wie war das? Er hatte zum Beispiel einen Schal um, wie ihn kein Mensch sonst ins Theater nimmt. Einen ganz dicken, wollenen Schal. Und ich hörte ganz genau, wie jemand zu diesem Mann sagte, Mensch, wenn du so drin bist, fällst du auf. Der Mann saß dann im Seitenbalkon rechts. Ich ging hinauf, um ihn zu beobachten. Er war dort der auffallendste Mann. Ich konnte konstatieren, dass er auch nicht einmal nach der Bühne sah, sondern sein Butterbrot während der ersten Szene verzehrte. Ich machte natürlich die Kriminalisten auf diesen Mann besonders aufmerksam, dass er sicher die Vorstellung stören würde. Als der Skandal dann plötzlich beim 4. Bilde losging, sah ich auch, dass er abgeführt wurde. Erzählen Sie, was dann vorgegangen ist. Mitten im 4. Bilde ging die Sache los. Ja, pünktlich im 4. Bilde. Genau auf das Wort, das mir mitgeteilt worden war, fiel auch im Zuschauerraum das Stichwort, nämlich Schweinerei. Jetzt fing ein fürchterlicher Skandal an. Es wurden Stinkbomben vom Rang herab auf die Bühne und in den Zuschauerraum geworfen. Sofort ließ sich das Theater erhellen. Die Schupo und die Kriminalpolizei trat in Tätigkeit und es wurde eine ganze Anzahl von Personen verhaftet, darunter ein Redakteur der Zeitung, die mich schon vorher auf das Unflätigste angegriffen hatte. Auch eine Reihe von Leuten, die jetzt hier als Zeugen auftreten wollen. Herr Keindl, Sie haben also Gruppen gesehen, die sich zusammenschlossen. Jawohl. Ich war immer noch draußen geblieben und beobachtete die Gruppen von Menschen, die vor dem Hause standen. Es hatte den Anschein, als ob Zuzug herangezogen worden war. Die Situation auf der Bühne und in Radau sah ich nicht. Ich war nicht im Zuschauerraum. Ich blieb im Foyer während der ganzen Vorstellung. Ich sah auch, dass viele Personen abgeführt wurden. Der erste war, wie ich durch Zufall später erfuhr, der Obmann des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes, ein Herr Schmolke. Ich hörte, dass ein Kriminalpolizist mit ihm ins Büro ging, um seine Personalien festzustellen. Er protestierte gegen die Festnahme. Er hat heftige Ausdrücke gebraucht, welche ich mir im Büro ganz energisch verbeten habe. Er wurde dann abgeführt und ich ging wieder ins Foyer. Dort waren jetzt Teile des Publikums, die es infolge des intensiven Gestanks der Stinkbomben im Zuschauerraum nicht aushalten konnten. Wir machten verschiedene Versuche, die Aufführung wieder zu beginnen, aber sie musste wegen neuer Stinkbombenwürfe nochmals unterbrochen werden. Und dann fand eine Unterbrechung statt, die, wenn ich mich nicht irre, etwa 20 Minuten gedauert hat, während deren der Saal von den Formalindämpfen gelüftet wurde. Erst nachher, als auch die Ruhestörer entfernt waren, konnte die Vorstellung ungestört zu Ende gehen. Ja, es verging lange Zeit, bis dieser Geruch und diese Dämpfe, die für die Augen sehr schmerzhaft waren, sich verzogen hatten. Ich hörte selbst eine ganze Reihe von Äußerungen aus dem Publikum, das empört darüber war, dass solche Störungen stattfanden durch Leute, die systematisch ins Theater hineingetrieben worden waren. Ich hatte außerdem selbst noch hinterher Unterhaltungen mit mehreren Protestlern, denen ich in ruhiger Weise ihr falsches Verhalten darzulegen suchte. Unter anderem hatte ich eine, ich möchte sagen, Konferenz mit einer Dame, die hier auch als Zeugin vernommen wurde. Wer ist das? Frau Hauptmann Müller oder Möller, genau kann ich den Namen nicht sagen. Ich habe ihn nur beim Aufruf gehört. Diese Dame erging sich in den unflätigsten Beleidigungen. Sie beleidigte auch den Polizeioffizier und Ich kam mit ihr ins Gespräch, weil ich ihr verbot, dass sie Gruppen von jungen Leuten, die nicht verhaftet worden waren und noch im Foyer herumstanden, aufhetzte. Waren das diese 15-Jährigen? Jawohl. Sie suchte diese Leute immer weiter auf antisemitische Weise aufzuhetzen. Wie geschah das? Mit diesen Juden muss Schluss gemacht werden. Wir sind doch schließlich Deutsche. Sie hat immer diesen Unterschied von arischen und semitischen Leuten machen wollen. Ich sagte ihr in sehr freundlicher Weise, gnädige Frau, wenn Sie derart Anstoß nehmen, wie Sie erzählen, dann verstehe ich nicht, dass Sie noch hier verweilen und nicht nach Hause gehen, nachdem Sie Ihre Empörung ausgedrückt haben. Warum sind Sie denn überhaupt ins Theater gegangen? Daraufhin sagte sie, sie hätte geglaubt, es wäre ein Elfenreigen oder ein Sommernachtstraum oder etwas Ähnliches. Das ist von mir nur als Hohn aufgefasst worden. Ich blieb natürlich sehr höflich. Die Dame ist vom vierten Bilde bis zum Schluss der Vorstellung im Foyer geblieben und hat sich amüsiert. Ich möchte weniger hören, wie lange die Einzelnen da geblieben sind, als was da geschehen ist. Sie sagte also, es muss Schluss gemacht werden mit diesen Juden. Jawohl. Sie hat immer weiter gehetzt. Ich möchte noch sagen, dass ich dieses Hetzsystem bei verschiedenen Zeugen auch im Gericht beobachtet habe. Ich habe gehört, wie sich diese Zeugen hier gegenseitig stärkten und sagten, ich bleibe fest bei meiner Aussage. Für die Verteidigung kommt es darauf an, festzustellen, dass es sich gar nicht um einen Kampf gegen den Reigen handelt, sondern um einen Kampf gegen die Juden. Dass man den Reigen nur benutzt hat, um in dieser Form eine antisemitische Aktion ins Werk zu setzen. Und deswegen frage ich den Zeugen Keindl erstens einmal, welche antisemitischen Redewendungen der Beteiligten, sagen wir Protestler, sind Ihnen vom 22. Februar in Erinnerung? Herr Keindl hat vorhin sich so ausgedrückt, es sei eine Reihe von unflätigen Bemerkungen gemacht worden. Es ist bei dieser Störung und den Vorgängen, die sich daran anschlossen, kein Wort für die in ihrer Sittlichkeit angeblich bedrohte Jugend laut geworden, sondern die gesamten Demonstrationen taten nichts weiter, als dass sie sich in denjenigen Rufen vereinigten, die den Schlachtruf des Antisemitismus bilden. Und jetzt frage ich Sie, welche Lieder wurden zum Beispiel auf dem Lastauto gesungen? Haben Sie gehört, dass von den Lastautos antisemitische Rufe heruntertönten? Der Gesang oder das Gegröle begann erst an der Hardenbergstraßenecke. Ich selbst habe nur gehört, dass die Leute irgendwelche Gesänge von sich geben wollten. Welche Lieder Sie gesungen haben, weiß ich nicht, weil ich im Foyer des Theaters geblieben war. Was haben Sie im Foyer gehört? Ausschließlich antisemitische Bemerkungen wie diese Saujuden, diese Bande, dieser jüdische Direktor, die Juden muss man alle ausräuchern, dieses Gesindel. Die Juden sollen nach Palästina gehen, eben das ganze Repertoire dieser Herren. Hat Herr Direktor Sladek oder überhaupt die Direktion, sei es vor oder nach dem 22. Februar, antisemitische Schmäh- oder Drohbriefe bekommen? Und welchen Inhalts? Ja, massenhaft. Ich bitte um genaue Angaben. Was stand in diesen Briefen? Und war in diesen Briefen, Ihrer Erinnerung nach, ein einziger Satz, der eine literarische Kritik des Werkes oder eine Missbilligung des Werkes aus Gründen der Jugenderziehung enthielt? Und insbesondere, waren diese Briefe, die die antisemitischen Schmähungen enthielten, mit dem wahren Namen des Absenders unterzeichnet oder waren sie sämtlich anonym? Es waren sämtlich anonyme Briefe und offene Postkarten antisemitischen Inhalts. Herr Keindl, wie wurde ich in der täglichen Rundschau ständig wochenlang genannt? Ich glaube, galizischer Saujude, aber nicht in der täglichen Rundschau. Es ist wohl in einer anderen Zeitung gewesen. Jude wurden sie aber immer genannt. Schwarzer Jude, fetter, schwarzer, galizischer Jude waren immer die Ausdrücke. Ich danke Herrn Keindl für seine Aussagen. Als letzten Zeugen bitte ich Herrn Lüttke. Name, Alter, Beruf? Ernst Lüttke, 52 Jahre, Buchhändler in Berlin. Ich schicke voraus, dass ich politisch in keiner Weise gebunden bin. Ich habe nämlich aus der Presse gemerkt, dass die Sache ins politische Fahrwasser gelenkt wird. Sie sollen uns nur die Eindrücke erzählen, die Sie als Zeuge, als Mensch, nicht als Politiker gehabt haben. Ich hatte seinerzeit vielfach in der Presse von der Reigen-Vorstellung gelesen. Und da ich mich für derartige Sachen interessiere, fasste ich, um Eindrücke zu gewinnen, den Entschluss hinzugehen. Es war nach den Krawallen. Den Tag weiß ich nicht genau. Also ich muss sagen, dass das Stück an und für sich auf mich einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Und zwar wegen der kolossalen Anhäufung von Bettstellen auf der Bühne. Dieses Bettstellenkarussells und wegen der ganzen Art. des Spiels. Das heißt, ich will den Künstlern keinen Vorwurf machen. Das gehört zum Stück. Aber ich bin Buchhändler und habe selbst auf dem Gebiete häufige Erfahrungen gesammelt. Ich bin unbestraft wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften, was viele Buchhändler nicht von sich sagen können. Viele Buchhändler stehen heute unter Anklage wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften. Also Sie sind nicht bestraft? Nein, aber es gibt viele. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Gericht von Ihnen wissen will, welchen Eindruck die Aufführung auf Sie gemacht hat. Ich bin durchaus kein Freund von Traurigkeit und dergleichen. Aber es gibt eine Grenze und diese gewisse Grenze ist meines Erachtens hier überschritten. Es gibt da gewisse Maßstäbe und zu diesen Maßstäben hat für mich als normalen Menschen die Anhäufung von Bettstellen, dieses Bettstellenkarussell gehört, diese kolossale Anhäufung von Bettstellen wirkt auf die breiten Massen und das allgemeine Volksempfinden unangenehm. Diese merkwürdig geschweiften Betten, die in der Gegenwart nicht üblich sind. Eine Frage, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Sachverständiger, Professor Brunner. Ich möchte Herrn Sladek fragen, ob diese Betten besonders angefertigt wurden. Aber selbstverständlich, solche Betten existieren doch nicht. Auch die Dekoration wurde neu hergestellt. Ich stehe täglich hinter dem Ladentisch und habe vielfach Gespräche mit meiner Kundschaft, älteren Leuten aus allen Volkskreisen. Und habe gefunden, dass allgemein diese Sachen von ernsten Müttern und Familienvätern ungern gesehen werden. Man betrachtet sie allgemein als eine Schweinerei, eine Gemeinheit. Die Künstler selbst sind sich freilich der Sache nicht bewusst. Sie betrachten es als eine Aufgabe. Ich möchte Folgendes von Ihnen hören. Sie sprachen von einer Anhäufung von Bettstellen. Ja, ja. Vielleicht lassen Sie sich einmal näher darüber aus, woran Sie im Einzelnen Anstoß genommen haben. Sehr gern. Es ist natürlich ziemlich lange her. Ich meine, man hätte hier die Leute aus allen Schichten des Volkes laden sollen, um ihre Ansichten zu hören. Wir wollen nicht ihre Ansicht hören, wie es hätte gemacht werden sollen. Das nebenbei. Was Sie nebenbei sagen, interessiert uns nicht. Sie sollen erzählen, was Sie beobachtet haben. Ja. Das Ganze besteht aus 10 Aufzügen. Bei jedem Aufzug steht eine Bettstelle auf der Bühne. Und meist liegt eine lebende Person darin. Da ist zum Beispiel der 1. Aufzug, ja, mit der Dirne und dem Soldaten. Da ist aber keine Bettstelle da gewesen. Dann ist das eben ein Ausnahmefall. Sonst sind überall Bettstellen da. Also dieser Aufzug, wo ausnahmsweise vielleicht eine Bettstelle nicht vorhanden war, hat auf mich einen sehr unangenehmen Eindruck gemacht, indem ich mir sagte, das ist außerordentlich anstößig. Ich meine nur die Bettstellenakte. In der Mehrzahl der Akte sind doch Bettstellen auf der Bühne. Das wirkt sehr unangenehm. Ich bin der Ansicht, Bettstellen in dieser demonstrativen Form gehören nicht auf die Bühne. Da ist zum Beispiel ein Akt, auf den ich mich speziell besinne. Da steht auf der Bühne in der Mitte des Zimmers eine Bettstelle. In dieser Bettstelle liegt eine Dame. Und es kommt, wenn ich nicht irre, eine Dienerin und meldet den Besuch eines Herrn. Der Herr erscheint, und zwar in Uniform. Sie meinen das 9. Bild, Schauspielerin und Graf. Ja, es öffnet sich die Tür und es kommt ein Offizier in österreichischer Uniform. Allgemeine Begrüßung, der Herr setzt sich auf den Sessel und spricht im Wiener Dialekt. Die Dame lockt ihn zu sich heran. In dem allgemeinen Gespräche versteht das der Herr wohl nicht. Er ist naiv veranlagt und spricht von Pferden. Da sagt die Dame, setz dich doch näher, komm weiter heran. Kurz und gut, diese Annäherung geschieht bis auf den Bettstellenrand. Da sitzt nun dieser Herr auf dem Bettstellenrand und die Dame selbst hat, das will Schnitzler wahrscheinlich in seinem Stück andeuten, geschlechtliche Begierden. Sie soll gebraucht werden, anders kann ich es nicht auffassen. In diesem Gespräch von Seiten der Dame zielen natürlich alle Wendungen auf diese Anlockung, das Einzelne und das Allgemeine. Es ist sehr heiß hier, find's nit? Mach die Augen zu, wenn's dir zu Licht ist. Komm, komm. Aber der Herr spricht im Wiener Dialekt von Pferden, von seinem Regiment und von der Parade. Und na kurz und gut, schließlich scheint das Eis zu tauen und er wird etwas wärmer. Und in dem Moment, wo er wärmer wird, senkt sich der Vorhang. Wahrscheinlich von der Theaterleitung aus. Sie haben also Ärgernis genommen? Ja. An der Aufführung? An der Aufführung, ja. An dem Auftreten der Künstler nicht. Da ist zum Beispiel die 2. Szene, ja, da kommt wieder eine Bettstelle auf die Bühne und die steht vom Zuschauerraum aus rechts. Ja, danke. Also ich danke dem Zeugen für seine ausführlichen Schilderungen. Werden noch weitere Anträge zur Beweisaufnahme gestellt? Nein. Nein. Dann hören wir jetzt das Gutachten des Sachverständigen Herrn Dr. Kerr und abschließend das des Herrn Sachverständigen Professor Brunner. Herr Sachverständiger Dr. Kerbede. Ich kannte das Buch, bevor es in die Welt kam, vor bald einem Vierteljahrhundert. Ich las es in der Handschrift des Dichters, bevor der Reigen gedruckt war. Und ich bin die Ursache, dass das Werk nicht Liebesreigen heißt, sondern Reigen. Der Dichter schickte mir vor 1900 das Werk aus Wien und fragte, was ich davon dächte, ob ich es zur Veröffentlichung für geeignet hielte. Ich habe ihm zugeredet, es zu veröffentlichen. Er hat ein paar Jahre darauf einen Privatdruck für seine Freunde veranstaltet. Ich habe das Exemplar hier. Damals, vor 21 Jahren, druckte Schnitzler in dem Vorwort folgenden Satz. Ein Erscheinen der nachfolgenden Szenen ist vorläufig ausgeschlossen. Also nur vorläufig. Er war der Meinung, dass die Zeitumstände damals eine Veröffentlichung ausschlössen, aber keineswegs, dass das Werk an sich die Öffentlichkeit zu scheuen hätte. Er setzte noch einige Worte hinzu. Da jedoch Dummheit und böser Wille immer in der Nähe sind, füge ich den Wunsch hinzu, dass meine Freunde das Buch als ein bescheidenes Geschenk für sich ansehen. Was nun zunächst die Darstellung des Geschlechtsaktes betrifft, so finden Sie in den meisten klassischen Werken analoge Hindeutungen. Ich brauche nur auf den Faust hinzuweisen, wo mit außerordentlicher Deutlichkeit sowohl die Vorbereitungen des Geschlechtsverkehrs als seine Nachwirkungen dargestellt werden. Die Gretchen-Tragödie. Oder gar auf den Stolz unserer nationalen Kunst, auf Wagners Walküre, wo im ersten Akt der Geschlechtsakt zwischen Geschwistern, also der Inzest, in durchaus leidenschaftlicher und keineswegs unklarer Weise eingeleitet und bis zum Höhepunkt geführt wird. Ich möchte nur daran erinnern, dass das Buch der Walküre seinerzeit Schopenhauer vorlag. Am Schluss des ersten Aktes der Walküre steht von Wagner geschrieben, der Vorhang fällt schnell. Und Schopenhauer fügt hinzu, es ist aber auch die höchste Zeit. Also, wenn man an der Darstellung oder Vorbereitung des Geschlechtsaktes oder an den Folgen irgendwie Anschluss nehmen will, so müsste eine ganze Unzahl von Werken moderner und klassischer Meister ebenfalls inkriminiert werden. Da Sie über Unzüchtigkeit sprechen, Herr Dr. Kerr, mich dünkt, es hätte gegen Sie einmal ein Verfahren wegen Veröffentlichung unzüchtiger Schriften geschwebt. Ja, ich habe in einer Zeitschrift, die ich herausgab, Pan, Gedichte von Klabund veröffentlicht. In der ersten Instanz wurde ich freigesprochen, in der Berufungsinstanz wurde ich zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt, aber unter der ausdrücklichen Anerkennung, dass mich nur ehrenhafte Motive geleitet haben. Es handelt sich um 3 Gedichte. Das tut hier nichts zur Sache. Eine Frage auf ganz anderem Gebiet, Herr Dr. Kerm. Es handelt sich nämlich um die Genesis des künstlerischen und literarischen Sachverständigen, als der Sie vor uns stehen. Die Frage lautet, kann jemand lediglich dadurch zum berufenen Sachverständigen für Kunstwerke und künstlerische Dinge werden, dass er sich durch viele Jahre zur Spezialität gemacht hat, künstlerische Erzeugnisse daraufhin zu prüfen, ob sie Schmutz enthalten oder sonst unzüchtig dargestellt worden sind? Ich bitte, diese Frage abzulehnen. Diese Frage ist entweder eine vollständig müßige Doktorfrage oder es werden hier schlankweg Behauptungen aufgestellt, die jeder sachlichen Begründung entbehren und lediglich zu dem Zweck erhoben werden, um einen anderen Sachverständigen durch diesen Herrn Sachverständigen in Misskredit zu bringen. Ich halte daher diese Frage für unzulässig und bitte Sie abzulehnen. Sie erklären, dass sich die Frage auf Professor Brunner bezieht? Ja, ich bitte, die Frage abzulehnen. Es wird abgelehnt, die Frage an den Sachverständigen zu stellen. Das Gericht ist in der Lage, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die hier gehörten Sachverständigen geeignet sind, über die Frage, über die sie gehört werden sollen, ein Gutachten abzugeben oder nicht. Sind noch weitere Fragen an Herrn Dr. Kerr? Nicht. Dann bitte ich nun Herrn Professor Brunner um sein Gutachten. Darf ich vielleicht einleitend über meine Qualifikation als Sachverständiger etwas sagen? Ausnahmsweise. Ich bin sonst nicht gewöhnt, über mich zu reden. Ich bin aber hier dem Gerichtshof und der Öffentlichkeit diese nachfolgenden Ausführungen über mich selbst schuldig. Meine Tätigkeit in solchen Fragen erstreckt sich über immerhin 10 Jahre Amtstätigkeit und 20-jährige Beschäftigung überhaupt. Diesen Beweis kann ich aktenmäßig erbringen, was in Berlin bekannt sein dürfte und auch bekannt ist. Damit habe ich also die Frage des Herrn Heine, die abgelehnt wurde, beantwortet. Ich bin aus Bayreuth und habe viele Beziehungen zum Hause Wagner. Ich bin mit Siegfried Wagner ins Gymnasium gegangen. Ich habe schon vor 20 Jahren in Karlsruhe, wo ich habilitiert war, und in Pforzheim, wo ich Mitglied der Volksbildungsbewegung war, mich mit Kunst beschäftigt. Ich war mit Possart befreundet, mit Lilienkron, mit Otto Ernst. Ich bin, als allerhand Strömungen die Reinheit unserer Kultur zu verschlechtern suchten durch das Kino, aus meinem pädagogischen Beruf, ich war damals Gymnasialprofessor, in die große Bewegung eingetreten, um diese unterirdischen Kräfte, die gerade die Volkskunst zu bedrohen schienen, zu bekämpfen. Ich habe damals in einem gewaltigen, packenden Auftreten, das ist mir in den Pressenachrichten bestätigt worden, in Dortmund auf dem großen Volksbildungstag mit einem Schlage den Kampf gegen die Schundliteratur aufgenommen. Dafür muss ich mich heute beschimpfen, besudeln lassen, dass ich mich nur mit Schmutz beschäftigte. Ich war ein halbes Jahr ohne jedes Gehalt. Ich habe hier wieder von vorne angefangen und mir eine Stellung im Etat geschaffen als Berater, die dann im Polizeipräsidium geschaffen wurde. Dort habe ich mir Achtung verschafft, lediglich durch meine persönliche Arbeit, sodass allmählich, das wissen alle Herren, die damit zu tun haben, diese Stelle die Zentrale geworden ist, ohne dass sie es eigentlich de jure ist. Und sie ist es geworden durch meine Persönlichkeit. Und wenn die Bezeichnung, ich sei der Schmutzbrunner, mich verhöhnen soll, so kann ich nur sagen, es ist eine Ehre für mich. Wenn einmal in Deutschland etwas über Schmutz zu erledigen ist, so werde ich um Rat gefragt. Über die Grenzen Preußens hinweg, über die Zuständigkeit meiner Stelle hinweg. Ich habe eine Zeit lang im Kriege vertretungsweise die Zensur ausgeübt. Da kamen Dutzende dieser armseligen Menschen zu mir, die abends in den Cafés vortragen mussten. Da kamen oft Mädchen, deren ganzes Programm es war, 2 oder 3 Gedichte vorzutragen. Da hatte die Zensur einige Worte gestrichen. Da kamen sie weinend zu mir und sagten, ich verliere mein Engagement. Was habe ich gemacht? Ich habe die Sache umgedichtet und ein anderes Wort eingesetzt. Das habe ich oft gemacht. Der Herr Rechtsanwalt Heine hat nun auch die Behauptung aufgestellt, dass ich den Putsch organisiert hätte. Von Putsch war keine Rede. Oder Skandal, das ist dasselbe in meinen Augen. Darf ich bitten, uns zu sagen, was Sie bezüglich der Vorgänge am 22. Februar und Ihrer Mittätigkeit zu bekunden haben? Ich bin an dem Protest am 22. Februar vollkommen unbeteiligt. Ich stehe persönlich solchen Dingen grundsätzlich fern. Ich würde das schon als korrekter Beamter unter allen Umständen ablehnen. Ich habe bei mir zu Hause davon sprechen hören. Von meinem ältesten Sohne, der 21 Jahre alt ist und den Krieg mitgemacht hat. Er war Kriegsabiturient. In diesem Kreise ist davon gesprochen worden, dass man sich die Sache nicht länger gefallen lassen solle und etwas unternehmen wolle. Sobald die Rede darauf kam, ohne dass auch nur irgendeine nähere Angabe darüber gemacht worden war, in welcher Weise etwas geschehen solle, habe ich ihm bei Tische erklärt, ich will von der ganzen Sache nichts hören und ich verbiete dir. Und ich bitte dich, wenn ich es nicht verbieten kann, aufs Strengste dich irgendwie daran zu beteiligen. Das bist du mir schuldig. Herr Professor Brunner, Sie sind doch Beamter im Polizeipräsidium. Die Polizei hat nach dem allgemeinen Landrecht die Ordnung und Ruhe bei öffentlichen Zusammenkünften einer größeren Zahl von Menschen aufrechtzuerhalten. Nachdem Sie wussten, oder es mindestens durch die Mitteilung Ihres Herrn Sohnes als möglich halten mussten, dass solche Dinge vorkommen würden, haben Sie da dem Herrn Polizeipräsidenten oder der Sicherheitspolizei davon Mitteilung gemacht, dass Störungen der öffentlichen Ordnung und Ruhe zu befürchten und geplant seien? Nein. Ich hätte das für die niedrigste Denunziation gehalten, wenn ich, ohne dass ich weiß, um was es sich handelt, lediglich weil ein paar Leute protestieren wollen, zur Polizei gelaufen wäre. Das mutet mir der sozialdemokratische Führer Heine zu? Es ist ein Kesseltreiben, das hier veranstaltet wird. Es ist mir klar, dass ich zu Fall gebracht werden soll, noch ehe ich überhaupt mein Gutachten erstattet habe. Vielleicht gehen Sie jetzt zu Ihrer Aussage als Sachverständiger über. an der Aufführung im Ganzen nehme ich deshalb Anstoß, weil Dinge dargestellt werden, die schon in anderen Gutachten und Aussagen als sehr intim bezeichnet wurden. Die Mehrzahl der Menschen, die nicht im tierischen Triebleben dahintaumeln, hat das Ideal der Sittlichkeit und diese Sittlichkeit in dem kantischen Sinne, das ist der Kernpunkt der kantischen Ethik, ist für uns Deutsche zu aller Zeit heilig gewesen. Und die größten Leistungen des deutschen Volkes liegen nicht auf dem Gebiete der Kunst, sondern auf dem Gebiete des sittlich-ethischen. Diese Sittlichkeit zu wahren, ist der Staat berufen. Und alles, was gegen die Sittlichkeit verstößt, soweit es im Gesetz berührt ist, muss der Staat als eine Gefährdung der Sittlichkeit von ihr fernhalten. Unser Volk ist nun vom Krieg her und von den Nachwirkungen des Krieges her krank. Und zwar krank im Zentrum. Und dieses kranke Volk, das habe ich mir manchmal gesagt, braucht eine Gegenkur. Wenn ein Kind krank liegt und mit dem Tode ringt und der Arzt sagt, nein, das und das kriegst du nicht, was du möchtest. Und wenn der Arzt weg ist, schleicht sich das Gemeine heran und bietet ihm das in Menge, was ihm schädlich ist. So ist das mit dem Vergnügungswesen. Und zwar die aufreizende Form, weil das den Unternehmern mehr Geschäft bringt als die Form, die man ruhig hinnimmt und die man nicht im Rausch genießt. Ich glaube, bis jetzt hat kein Mensch im Saale verstanden, was Sie eigentlich wollen. Mit Ihnen rede ich nicht. Es wird behauptet, um das Ziel zu verschieben, es ginge gar nicht gegen den Reigen, sondern gegen die Juden. Das ist ganz falsch. Ich habe gestern wieder mit jüdischen Kreisen gesprochen. Ich bin ganz ehrlich bemüht, auch in gegnerischen Kreisen mich auszusprechen, um wirklich zu einer klaren Anschauung zu kommen. Und dann bitte ich auch, das eine noch zu beachten, das Wort Deutsch. Das interessiert uns hier nicht. Wir wollen hier über den Reigen verhandeln. Ich sage das nur zur Beurteilung der Stimmung. Herr Professor Brunner, ich möchte mich nicht in die Gedankengänge vertiefen, die Sie uns hier vorgetragen haben, weil ich glaube, es hat keinen Zweck. Das hat nur eine Frage. Sie bezieht sich darauf, was Sie über Kant gesagt haben. Ich denke, damit heben wir die Sache auf ein neutrales Gebiet. Sie haben geäußert, unsere Sittlichkeit stehe noch heute auf der Ethik Kants oder unsere Moral stehe noch auf der Ethik Kants. Das habe ich als eine Forderung angesehen. Dann muss ich Ihnen aufgrund dieser Sätze das Recht, in sittlichen und künstlerischen Fragen aufzutreten, absprechen und gleich beweisen. Das darf ich doch? Ja, natürlich. Sie kennen Kants Ethik? Ja, ich kenne sie. Wissen Sie, welche Ethik Kant vertritt? Den sehr viel zitierten kategorischen Imperativ? Ja. Glauben Sie denn, dass man auf den kategorischen Imperativ überhaupt eine praktische Moral, eine im Leben verwendbare Moral aufbauen kann? Wenn das so weitergeht, dann ziehe ich die kantische Ethik zurück. Darauf baue ich mein Gutachten nicht auf. Es handelt sich darum, dass Sie eine Tatsache ausgesagt haben, die unwissenschaftlich ist. Wer sagt, unsere heutige Moral, unsere Sittlichkeit beruhe auf Kants Ethik, der verwechselt zwei ganz verschiedene Dinge. Der schwindelt. Der redet in der Hoffnung, dass andere Leute das nicht nachprüfen können. Sie bleiben dabei, Herr Professor Brunner? Geschwindelt habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass breiteste Schichten auf der Sittlichkeit beruhen. Die Kantsche Sache hat hiermit gar nichts zu tun. Darüber wird das Gericht urteilen. Werden noch weitere Anträge zur Beweisaufnahme gestellt? Nein. Nein, ich stelle keine Anträge. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Ich komme nunmehr zur Verkündung des Urteils. Das Gericht musste sich bei der Urteilsfindung fragen, ob eine Theatervorstellung als Ganzes als unzüchtige Handlung betrachtet werden kann. Das Gesetz kennt an sich den Begriff einer unzüchtigen Theateraufführung nicht. Es müssen deshalb den Angeklagten innerhalb der Vorstellungen Handlungen nachgewiesen werden, die geeignet wären, das Scham- und Sittlichkeitsgefühl eines normalen Menschen in geschlechtlicher Beziehung zu verletzen. Der Dichter hat nach der Überzeugung des Gerichts bei Abfassung seines Werkes nicht die Absicht gehabt, Lüsternheit zu wecken. Der Dichter wollte durch sein Werk bessernd wirken. Diese Idee tritt auch dem normal empfindenden Menschen so deutlich entgegen, dass im vorliegenden Falle alles Beiwerk, das als unsittlich angesehen werden könnte, zurückgedrängt wird. Es liegt also, nach der Ansicht des Gerichts, in objektiver Beziehung eine unzüchtige Handlung nicht vor. Die Angeklagten werden freigesprochen, die Kosten fallen der Staatskasse zur Last. Die Sitzung ist geschlossen. Die Hörspieladaption von Schnitzlers Reigen steht in der NDR-Hörspielbox für Sie bereit.